Am 12. Februar mittags blieb die Straßenbahn stehen. Das war das Signal zum Handeln. Wir verteilten die Waffen, ca. 50 Gewehre und 20 Pistolen, und besetzten das Kinderheim am Goldmarktplatz. Links und rechts stellten wir entsprechend der Weisung, die wir erhalten hatten, Posten auf. Kurz darauf meldete Münichreiter, der Posten stand, dass Polizei kommt. Tatsächlich kamen die Polizeibeamten aus einem Versteck angekrochen und ohne jede Warnung begannen sie zu schießen. Wir erwiderten das Feuer kräftig. Nach 5 Minuten kam die Rettungsgesellschaft und verband den Polizeikommandanten. Wir hatten noch keine Verluste. Während der Schießerei begannen einige junge Leute auszureißen. Einer nahm ein Handtuch und befestigte es an seinem Gewehr. Zufällig trat gerade Münichreiter ins Zimmer. Als er das sah, gab er dem Mann eine solche Ohrfeige, dass er hinfiel. Das erzählte mir Münichreiter nachher selbst. Das Feuer gegen uns verstärkte sich immer mehr. Unser weiteres Verbleiben in dem Lokal wurde unmöglich. Ich gab den Befehl zum Rückzug in die Richtung zum Straßenbahnhof Speising, den Berg hinauf. 8 Mann gingen als Vorhut voraus und feuerten auf die Polizei hinunter. Als Nachhut sollte Genosse Münichreiter mit den übrigen nachkommen. Wir mussten nach verschiedenen Seiten schießen. Beim Rückzug verloren wir einen erheblichen Teil unserer Leute. Um der scharfen Beschießung zu entgehen, mussten sie sich immer wieder decken. Auf diese Weise zerstreuten sie sich allmählich. Dabei verloren wir auch Münichreiter aus den Augen. Mit 8 Mann kamen wir schließlich beim Bahnhof Speising an. Da gab es bei uns im 13. Bezirk das sozialdemokratische Kinderfreundeheim in Obersankt Veit am Goldmarktplatz, gar nicht weit von unserer Wohnung. An jenem Tag haben sie uns früher von der Schule nach Hause geschickt, so um 10.30 Uhr, erstaunlicherweise, denn wir haben ja nicht gewusst, warum. Wir haben dann zu Hause mit dem Vater und der Mutter noch zu Mittag gegessen, als einer in die Wohnung kommt und zu meinem Vater sagt: »Du, Karl, es ist Generalstreik.« Mein Vater hat dann den Lichtschalter ausprobiert und es gab tatsächlich keinen Strom. Das war das Signal für die Bereitstellung des Schutzbundes. Mein Vater hat alles liegen und stehen gelassen und ist zum Goldmarktplatz. Dort haben die Schutzbündler begonnen, sich Waffen zu besorgen. Bei uns im Schrebergarten und in der Amalienschule, wo Waffen eingemauert waren. Und sind dann wieder zum Goldmarktplatz, in Erwartung auf Befehle von der Führung. Die kamen aber nicht. Der Verantwortliche vom Bezirk, Heinrich Blebern, hat dann gesagt, dass er um Weisungen fährt. Er ist dann nicht mehr zurückgekommen. Das ist keine Verurteilung, denn ich weiß nicht, ob er nicht mehr zurückkommen wollte oder nicht mehr konnte. Es haben sich ja viele von den führenden Genossen damals verleugnen oder freiwillig verhaften lassen. Aber der Genosse Blebern, es ist ja auch eine Gasse später nach ihm benannt worden, hat sich anscheinend tadellos benommen. Die gesamte Gruppe, ca. 40 Leute, war nun ohne Führung. Der vorläufige Befehl lautete, nur zu schießen, wenn die Gruppe angegriffen wird. Wer jetzt wirklich angefangen hat zu schießen, ist unklar, aber das ist letzten Endes auch egal, denn es kommt ja nicht unbedingt auf den ersten Schuss an, sondern auf die Absicht. Das Kinderheim war allerdings denkbar ungünstig zur Verteidigung, denn es war eine Holzbaracke mit großen Fenstern. Polizei und Bundeswehr griffen das Kinderfreundeheim von mehreren Seiten an und die Schutzbündler mussten fliehen, denn sie waren in der Minderzahl und die Polizei war gut bewaffnet. Die Flucht ging in Richtung Roter Berg, äußerst ungünstig, weil die Schutzbündler leicht zu sehen waren. Sie wurden auch andauernd beschossen. Mein Vater war bei der 2. Gruppe, die später flüchtete und sich noch gegen die anstürmende Polizei verteidigte. Einer von diesen Leuten hat mir später erzählt, dass mein Vater bei der 2. Gruppe war, die sich schlussendlich aus dem Heim zurückgezogen hat und versuchte, sich Richtung Leins abzusetzen. Einer von ihnen, ein gewisser Franz Mück, hat beim Rückzug einen Kopfschuss bekommen. Mein Vater, der einige Schritte vor ihm war, ist zurück, um ihm aufzuhelfen, aber da war nicht mehr viel zu helfen. In diesem Moment wurde mein Vater von mehreren Schüssen getroffen. Die Polizei hat von den umliegenden Hausdächern heruntergeschossen. Von da oben hatten sie alles gut im Blickfeld. Und ihre Scharfschützen haben auch Josef Lanz an den Knien getroffen. Wer noch konnte, hat sich über den Roten Berg davongemacht. Die anderen sind festgenommen worden. Man hat sie misshandelt. Die Polizei war sehr brutal. Als die Gefangenen abgeführt wurden, kamen sie auch durch unsere Gasse. Ich habe rausgeschaut und gesehen, dass allen die Hände auf dem Rücken gefesselt worden waren und sie auch geschlagen worden sein mussten. Adalbert Wawra war dabei die Nase offensichtlich gebrochen worden, dem ist das Blut übers Kinn geronnen. Als ich aus dem Fenster sah, fragte mich meine Mutter, ist der Vater dabei? Als ich verneinte, war sie erleichtert, weil sie dachte, es wäre ihm gelungen zu flüchten. Am nächsten Tag kamen zwei Polizisten mit aufgepflanztem Bajonett zu uns und forderten meine Mutter auf, Kleider für meinen Vater in die Rossauer-Kaserne zu bringen. Nebenbei bemerkt, war die Rossauer-Kaserne eine Polizeikaserne. Dorthin zu kommen war gefürchtet. Als meine Mutter dann mit den Sachen für meinen Vater dorthin kam, sah sie, wie gefangene Schutzbündler geschlagen wurden. Die Polizisten haben sich denen gegenüber fürchterlich benommen. Bei meiner Mutter waren sie auch nicht gerade freundlich und meinten, als sie die Dinge sahen, die meine Mutter gebracht hatte, »Na, der braucht keine Krawatten mehr. Hätten sie ihn nicht fortgehen lassen, dann würden sie sich jetzt auch nicht um ihn Sorgen brauchen.« Für meine Mutter war das alles natürlich schwer, aber sie hat immer noch nicht geahnt, was passieren würde. Sie hat auch nicht gewusst, dass Vater schwer verwundet war. Am 14. Februar war dann schon ab 8 Uhr in der Früh das Standgericht. An diesem Tag in der Früh wurde meine Mutter über das Telefon einer Hauspartei verständigt, dass sie zum Landesgericht 2 am Hernalser Gürtel kommen solle, wo die Gerichtsverhandlung schon ab 8 Uhr stattfand. Dort hatte man meinen Vater vom Krankenbett im Rochusspital auf der Tragbare hingebracht. Die 8 oder 9 Angeklagten wurden an ein gewöhnliches Gericht abgetreten. Mein Vater wurde beim Standgericht belassen und als Redelsführer zum Tod verurteilt. Meiner Mutter sagten sie im Landesgericht 2 noch, wenn sie Näheres wissen wolle, dann solle sie den Richter fragen, der nach der Verhandlung kommen werde. Als der Richter, Dr. Kreuzhuber, erschien, stellte sich meine Mutter vor und wollte wissen, was mit ihrem Mann ist. Der Richter antwortete unwirsch, ich habe keine Zeit, zog seine Taschenuhr und sagte, ich habe noch nicht einmal zu Mittag gegessen. Dann ist er weitergegangen, ohne meiner Mutter etwas zu sagen, denn das war ihm offenbar unangenehm. Meiner Mutter sagte man dann, sie solle zum Landesgericht 1 fahren. Dort würde sie die Gelegenheit haben, mit ihrem Mann zu reden. Das war dann schon in der Todeszelle. Bekanntlich hat ja ein Todesurteil innerhalb von 3 Stunden vollstreckt werden müssen. Da kam meine Mutter gerade noch zurecht. Sie hielt meine damals 2,5-jährige Schwester auf dem Arm. Sie war vollkommen schockiert über den Zustand meines Vaters. Er war schwer verwundet, Blut sickerte durch den Verband und er sah todkrank aus. Über Nacht hatte er graue Haare bekommen. Sie hat sehr wohl aufgenommen, was er gesagt hat, aber nicht verstanden, dass das nun wirklich das Ende ist. Sie wusste auch nicht, dass das ein Standgericht war. Sie durfte mit dem Vater noch kurz sprechen. Es war das letzte Mal, dass sie ihn sah. Dann ist sie nach Hause gefahren, hat sich noch eine Zeitung gekauft, uns Kinder ins Bett gebracht und dann erst die Zeitung gelesen. Daraus erfuhr sie über die Verurteilung und Hinrichtung meines Vaters. Da kam er erst zu Bewusstsein, dass sie in der Todeszelle gewesen war. Ich selbst habe erst am 15. Februar erfahren, dass mein Vater hingerichtet worden war. Das war so. Am Vormittag dieses Tages ging ich zu einer befreundeten Familie ins Nebenhaus. Die waren ganz desperat und aufgeregt. Ich habe nicht erfasst, um was es geht. Sie sagten mir auch nichts und verließen nacheinander das Zimmer. Ich erblickte auf dem Tisch eine Zeitung und schaute auf die Titelseite. Erstes Standgerichtsurteil. Ich nehme die Zeitung zur Hand und lese weiter. Der 42-jährige Schuhmacher Karl Münichreiter wurde gestern wegen Aufruhr zum Tode verurteilt und hingerichtet. Ich konnte es nicht glauben und dachte zuerst an eine Namensgleichheit. Als ich den Beruf und das Alter erfasste, war ich wie vor den Kopf geschlagen. Betroffen und verwirrt lief ich nach Hause, wo mir mein älterer Bruder, der davon schon wusste, die traurige Tatsache bestätigte. Wir waren entsetzt. Es kamen Freunde der Familie, um uns zu trösten. Dann waren da auch sehr viele Neugierige, die hat meine Mutter alle rausgeschmissen. Es kamen aber auch Genossen und Freunde, die gespendet haben. Das war eine Zeit lang jeden Tag so, dass ein paar Leute kamen und Geld brachten. Das war für die Mutter eine Ermutigung, weil wir nicht wussten, wovon wir jetzt leben würden, wie es weitergehen soll. Mein Vater, der Ernährer, war weg. Meine Mutter hatte keine Beschäftigung, sie war Hausfrau und nur so nebenbei hat sie eine Bedienung gehabt im Haus. Das war schon alles. In dieser Zeit sind dann Leute gekommen von der Roten Hilfe. Das war eine illegale Organisation, wo damals noch Kommunisten wie Sozialdemokraten zusammengearbeitet und Geld für Opfer und Angehörige gesammelt haben oder gefährdeten Leuten die Flucht über die Grenze ermöglichten, hauptsächlich in die Tschechoslowakei. Meine Mutter wurde zum anderen auch von den Behörden sehr schlecht behandelt. Am Landesgericht wollte die Mutter am 15. Februar die Leiche des Vaters freibekommen, um sie einäschern lassen zu können. Denn meine Eltern waren zur Übereinkunft gekommen, dass sie sich nach dem Tode verbrennen lassen wollten. Dort sagten sie, er wäre schon begraben, in einem Mehrfachgrab, und da wäre nichts mehr zu machen. Als sie ihn exhumieren lassen wollte, meinten sie, dass das Leichenschändung wäre. Sie haben es wirklich mit allen Mitteln versucht. Sie haben ja damals meinen Vater so schnell begraben, weil sie befürchteten, dass man sieht, was er für Verletzungen hat. Es hat ja damals ungeheures Aufsehen erregt, dass ein schwer Verwundeter hingerichtet wurde. Vor Gericht hatten der Gerichtsarzt und der Richter zusammengespielt. Der Arzt sagte, dass mein Vater seiner Meinung nach nicht schwer krank, sondern schwer verwundet wäre. Es gebe kein Gesetz, dass ein schwer Verwundeter nicht hingerichtet werden dürfe, was bei einem Kranken sehr wohl der Fall gewesen wäre. Die haben meinen Vater als Exempel gebraucht. Für uns gab es in Österreich keine Zukunft mehr. Meiner Mutter wurden nur Schwierigkeiten gemacht. Sie wollte zum Beispiel einen Pass haben. Der wurde ihr ohne Begründung verweigert. Da hatten wir schon Pläne, dass wir aus Österreich weggehen. Oder das Begräbnis unseres Vaters. Meine Mutter hat dann mit Rechtsanwälten durchgesetzt, dass der Vater exhumiert wird, um ihn einäschern und ihn in einem eigenen Grab beisetzen zu lassen. Das war für meine Mutter ein gewisses Bedürfnis. Sie wollte nicht, dass er irgendwo verscharrt ist. Erst nachher hat sich meine Mutter bereit erklärt, ins Ausland zu gehen. Dann sind wir aus Österreich geflüchtet. Wir wussten schon, dass es in die Sowjetunion gehen wird. Damals war die Sowjetunion auch für die Sozialdemokraten ein Arbeiterstaat. Es gab ja damals die Parole »Hände weg von der Sowjetunion«. Es war der erste Staat, in dem die Arbeiter die Macht errungen haben.